Die Deutsche Wochenschau besucht Oberst Rudel in einem Luftwaffenlazarett. Kannst mich nach dem Befinden erkundigen? Ja, mir geht's ausgezeichnet. Das ist fein, Robert. Ich hoffe nur, dass ich bald wieder fliegen kann, ne? Oh ja, Robert, das kommt schon wieder. Ja, na, hoffentlich geht's recht schnell. Ich glaube, Ihnen lassen wir uns noch bitte Zeit. Ja, die Meinung von euch Frauen ist da nicht maßgeblich. Ja, wir sind froh, wenn wir gut aufgehoben sind. Herr Oberst, wie war es denn nun? Ja, es hat mich diesmal also ziemlich erheblich erwischt. Und zwar waren es die ersten Panzer, die über die Oder gefahren sind und die wollten wir selbstverständlich abschießen. Und wir haben uns jetzt bei den Panzern, die in Deutschland fahren, etwas umgestellt im Verhältnis auf die Abwehrbedingungen, sondern die Leute werden eben grundsätzlich angegriffen. Und hier war die Abwehr ziemlich stark. Und beim letzten Anflug auf einen Stalin erwischte mich also eine 4 cm Flak. Und die Maschine fing an zu brennen und ich bekam dann diese Beinverletzung. Und ich bin dann noch einige Minuten geflogen und bin auf Eigengebiet ja noch ganz gut runtergekommen. Das Einzige, was mich an meiner Verwundung eigentlich erheblich stört, ist die Tatsache, dass ich im Augenblick in dieser kritischen Situation selbst nicht fliegen kann und meine Kameraden, meinem Geschwader eben allein fliegen lassen muss. In absehbarer Zeit kann ich auch wieder fliegen. Ich nehme an, es handelt sich nur um wirklich ganz beschränkte Zeit. Es kommt ja diesmal nicht auf persönliche Opfer drauf an, sondern wir wollen alle die Zähne zusammenbeißen, diese Opfer gerne in Kauf nehmen. Und letzten Endes wird unser Volk, das bisher so tapfer gekämpft hat und die Zähne eben zusammengebissen hat,